Hallo und herzlich willkommen zu Soundseeing Stuttgart. Hören, was geht. Mein Name ist Roland Weber und wir haben heute den 25.10.2005. Am Wochenende war ja die vierte Kulturnacht in Stuttgart und da möchte ich ganz kurz zwei Stationen herausgreifen, die mir und meinen Freunden, mit denen ich unterwegs war, besonders gut gefallen haben. Das war zum einen die Seilbahn hoch zum Waldfriedhof. Da muss ich sagen, seit über 13 Jahren oder so wohne ich jetzt hier in Stuttgart und habe die Seilbahn noch nie benutzt, geschweige denn irgendwie wahrgenommen. Ich wusste zwar, dass es eine gibt. Die Seilbahn war sehr interessant. Und das Zweite, die Orgel in der neuen Stiftskirche. Da hatten wir das Glück, den Kai Johansen bei einer Improvisation hören zu können. Er ist der Stiftskirchenorganist und organisiert auch die Stunde der Kirchenmusik freitags um 19 Uhr. Kann ich nur empfehlen, einfach mal reingehen, abschalten und den tollen Klang genießen. So, ich hoffe, ihr genießt auch die beiden Soundseeing-Schnipsel heute und wünsche euch noch alles Gute. Für Fragen und Anregungen geht einfach auf die Internetseite www.soundseeing-stuttgart.de, hinterlasst einen Kommentar oder Wünsche. Bis dann, ade. Hat die Bahn einen Namen? Die Bahn einen Namen. Nee. Nee. Ja, es soll angeblich lustige Witwenbahn heißen. Finden wir Verständlich. nicht so lustig. Also, ja, den richtigen Namen hat. Ich meine, es ist einfach Die Bahn, Seilbahn. die Standseilbahn vom Waldfriedhof. Ja. Die Friedhofsbahn, weil die hieß ja ursprünglich mal als Friedhofsbahn gebaut Ja. wurde. Das war ja die beste Möglichkeit, den Friedhof zu erschließen, weil über die Straße das eben. Hätte wäre teurer gewesen. Ja. Und eben das ist natürlich der Gegenwagen, zieht mich raus. Ja. Das heißt eben auch da oben war bis vor 2 Jahren eben Oh, jetzt geht's raus. 70 kW-Motor, der hat die ganze Bahn betrieben. Der war für uns. Wie viel Strom ist dann also schon nötig? Mittelstrom ist schon mehr. Ja, nicht, wir brauchen ja die Bremsenergie, die Steuerung eben der Geschwindigkeit, das heißt nur den Wagen ins Hinterholz, sonst geht nicht, also es muss schon Strom fließen. Ja. Nur ich meine, das ist nicht so, weil um so ein Ding raufzufahren, braucht man, wenn das ein LKW oder das ein Bus ist, der Bus braucht gleich eben einen, was weiß ich, die 150 PS-Motor, was natürlich eben die Bahn nicht braucht. Weil eben nur die Bewegungsenergie den Wasserausgleich eben hat. Ja. Gleich viele Menschen in der anderen Bahn. Aber da noch Aber die Bahn ja. ist sehr intelligent, die weiß seit 76 Jahren, dass sie jetzt links ausweicht, ja. Die oben weiß, dass sie auf der anderen Seite rausfahren muss. Weil das ist dieser Wagen hat auf der linken Seite ein Führungsrad und auf der rechten Seite eine Walze. Und der Wagen drüben hat jetzt genau spiegelverkehrt, das heißt, er hat auf der rechten Seite die Führungsrad und auf der linken Seite dann die Walze. Ja. Ja. Sehr ganz. Wenn Sie ganz leise neigen und sich ereignen.